Warum bricht der Kapitalismus aufgrund seiner vorhandenen Widersprüche, aufgrund vorhandener Klassenantagonismen, aufgrund vorhandener immer wieder aufschreitender Klassenkämpfe eigentlich nicht zusammen? Warum gibt es keinen Übergang sozusagen zum Sozialismus? Also Fragestellung, warum reproduziert sich dieser Kapitalismus? Die Antwort ist zweifach. Erstens, der Kapitalismus reproduziert sich über historisch unterscheidbare Form politischer Regulation. Das heißt, nicht über den Marktmechanismus selber, der ist krisenhaft, sondern nur über das, was Marx außerökonomische Zwangsgewalten genannt hat. Und diese außerökonomischen Zwangsgewalten sind historisch unterscheidbar. Kapitalismus ist nicht Kapitalismus, der Kapitalismus reproduziert sich in historisch unterscheidbaren Formationen. Dafür gibt es den Begriffspaar in der Regulationstheorie, Akkumulationsregime und Regulationsweise. Berühmt geworden ist eigentlich die Regulationstheorie, denn die Regulationstheorie hat einzeln einen Begriff berühmt gemacht, nämlich den Begriff des Fordismus, der in jeder Diskussion aufschaut. Genau anhand dieser einen langen Phase der Prosperität nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Regulationstheorie auch quasi entwickelt worden. Warum entwickelte sich dieser Kapitalismus so stabil über einen langen, die glorreichen 30 Jahre? Da kommt die Klassentheorie, da blitzt sozusagen die Klassentheorie zum ersten Mal sozusagen in der Regulationstheorie auf. Die konstituierende Arbeit von Michel Agueta, The Theory of Capitalist Regulation, analysiert quasi die Durchsetzung, den Durchbruch einer fordistischen Produktionsweise, die sich vom konkurrenzkapitalistischen Manchester-Kapitalismus, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, unterscheidet. Und zwar in einer spezifischen Art und Weise, nämlich als eine Umwälzung der Existenzbedingungen, Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Das Originelle bei Agueta ist sozusagen, dass er diese Umwälzung in den Arbeitsbedingungen, Lebensbedingungen, Existenzbedingungen der Arbeiterklasse analysiert als einen Prozess, der es möglich gemacht hat, sozusagen die Kämpfe der Arbeiterklasse in einen keynesianischen Klassenkompromiss zu transformieren. Das heißt, durch die neue Art und Weise des Modus der Akkumulation ist ein ganz bestimmter Regulationstyp möglich geworden. Fordismus ist sozusagen die Umwälzung der Arbeitsbedingungen, das heißt letztendlich das Einfärchen der Arbeiter zum Standard in die große Industrie, die Dequalifizierung zu standardisierten Massenarbeitern. Und diese standardisierten Massenarbeiter konnten dann sozusagen auch organisiert werden durch eine Gewerkschaft, die dann sozusagen Tarifkämpfe erfolgreich führen konnte. Das Produktionsmodell basierte auf der sozusagen halbautomatischen Fließfertigung mit dem Ziel, dauerhafte Massenkonsumgüter herzustellen. Die Lohnkämpfe der Arbeiterklasse haben dafür eine effektive Nachfrage geschaffen. Damit war es sozusagen ein Regulationsmodell gefunden, was diese kapitalistische Formation stabil gemacht hat. Da taucht erstmal sozusagen spielt der Klassenbegriff in der Regulationstheorie eine Rolle. Entscheidend aber sozusagen ist, die regulationstheoretische Perspektive auf Klassen ist keine Sozialstrukturanalyse, sondern es ist vor allem eine Herrschaftsanalyse. Also die Frage sozusagen, wie die subalternen Klassen in einen Klassenkompromiss und damit in in die Reproduktion einer Kapitalherrschaft eingebunden werden. Das ist die regulationstheoretische Fragestellung. Das ist eine herrschaftstheoretische und keine sozialstrukturelle Fragestellung. Zweitens, wo der Klassenbegriff in der Regulationstheorie aufblitzt, ist jetzt nicht Agueta, ist eher Alain Piets, ein zweiter führender Vertreter dieser Regulationstheorie. Der Durchbruch zu einer neuen historischen Formation des Kapitalismus ist vermittelt über große ökonomische Krisen. Der Durchbruch des Fordismus ist vermittelt über die Weltwirtschaftskrise 29, wenn man so will. Und es gibt eine theoretische Interpretation dieser großen Krisen, insbesondere bei Le Piets. Also große Krisen heißt, es ist eine historische Zäsur und nach der großen Krise ist nichts wie vorher. Das heißt, der Modus der Mehrwertproduktion ändert sich und die Art und Weise der politischen Regulation des Kapitalverhältnisses ändert sich in der großen Krise. Bei Le Piets findet man dann den Satz sozusagen, dass sozusagen die Regulation, die dann in dem Krisenprozess herausgebildet wird, eine glückliche Fundstelle ist. Die glückliche Fundstelle ist das Resultat von Klassenauseinandersetzungen, von sozialen Kämpfen und Klassenauseinandersetzungen. Dieses ist dann auch von Le Piets, gerade auch von Le Piets, wäre sozusagen zu dem regulationstheoretischen Forschungsprogramm gemacht worden. Weil genau nämlich die Regulationstheorie in den Ende der 70er Jahre, als sie entstand, mit der Tatsache einer neuen großen Krise des Kapitalismus konfrontiert war. Und das natürlich die entscheidende Fragestellung war. Ende der Weltwirtschaftskrise 74, 75 quasi als die Krise des Fordismus und jetzt sozusagen als die finale Krise einer fordistischen Formation des Kapitalismus und jetzt sozusagen als Durchbruchkrise zu einer neuen Formation nur eigentlich wohin? Und dann kommt dann die Plätze und sagt sozusagen, ja, das Ganze können wir eigentlich noch nicht gar nicht so sagen. Das ist sozusagen das Ergebnis von Klassenauseinandersetzung und die muss man analysieren. Wenn man den Alietta nochmal dazu nimmt, muss man natürlich genau gucken, wie denn der Konstitutionsprozess der Klasse in der neuen Art und Weise der flexiblen Akkumulation, oder wie man das neue Produktionsmodell beschreiben will, sozusagen stattfindet. Und das sozusagen, aus diesem Konstitutionsprozess von Klassen resultieren dann eben die Klassenauseinandersetzungen, die Kräfteverhältnisse sich ausbilden, die Form, in der Klassenfraktionen, ganz bestimmte Teile der Subalternen in einen Klassenkompromiss involviert werden oder eben auch sozusagen ausgeschlossen werden. Bei Lipkets gibt es eigentlich nur zwei mögliche Krisenausgänge. Er stellt fest, sozusagen, der Träger der fordistisch-keynesianischen, wohlfahrtsstaatlichen Regulation ist sozusagen geschwächt. Der fordistische Massenarbeiter wird immer schwächer und so weiter und so fort. Sozusagen, das führt dann dazu, dass neue Formen der Mehrwertproduktion möglich werden wieder für das Kapital, absolute Mehrwertproduktion. Da kommt dann wahrscheinlich noch zur Ausdehnung der Arbeitszeiten und so weiter, Lohnkürzungen und so weiter und so fort. Dieser Krisenausweg ist möglich und dort, wo die Arbeiterklasse noch einigermaßen stabil ist, sozusagen, wo auch ein Bündnis der traditionell starken Kernbelegschaften mit den neuen wissenschaftlich-technischen Intelligenzländern, nannte man das früher, glaube ich, noch sozusagen möglich ist, da ist dann ein neuer Klassenkompromiss möglich, der dann sozusagen eine sozial gebändigte neue Formation des Kapitalismus ermöglicht. Und damit hört sozusagen die regulationstheoretische Beschäftigung mit Klassen auf. Ich lasse sozusagen auf eine Forschungsheuristik. Was heißt denn, wenn man eine regulationstheoretische Klassenanalyse machen will? Dann gibt es gemeinsam zwei Essentials. Formuliere ich einfach mal ein bisschen provokativ mit sozusagen einem literarischen Einstieg. Die erste Losung lautet: Mit Brecht glotzt nicht so romantisch. Was meint das? Klassenbegriff, da ist sozusagen die Regulationstheorie meines Erachtens urmarxistisch, ist sozusagen völlig unerotisch, den Klassenbegriff, den wir haben. Das war aber auch sozusagen bei Marx so. Kleine Erinnerung, wie Marx und Engels sozusagen über Klassen geredet haben, also die historische Mission der Arbeiterklasse verhandelt haben. Zwei Zitate. Also einer aus bei Marx Heilige Familie, MEW 2, Seite 38, wenn das jemand nachschlagen will, da steht Folgendes. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist, was es in diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Zitat, dann aus dem Bürgerkrieg in Frankreich. Die Arbeiterklasse hat keine Ideale zu verwirklichen. Sie hat nur Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoße der zusammenbrechenden kapitalistischen Gesellschaft entwickelt haben. Das ist ein völlig, sozusagen, also letztendlich ist dann auch die, natürlich gibt es das Bild des Proletariers als Totengräber der kapitalistischen Produktionsweise. Aber dieser Totengräber wird dann gedacht, sozusagen, die Arbeiterklasse ist nur die Verkörperung einer historischen Möglichkeit, das zu überwinden. Und sie ist sozusagen, spielt dann gemeinsam sehr Interessenbegriff eine entscheidende Rolle. Sie ist gezwungen, irgendwas zu tun, was sie halt historisch gezwungen ist zu tun, ihre Interessen zu vertreten. Und damit ist sie in der Perspektive von Marx und Engels, oder konstituiert sich in der Perspektive von Marx und Engels, diese Klasse eben zu einer revolutionären Klasse, die sich dann aber auch nicht aufschwingt, eine neue herrschende Klasse zu werden, sondern sich selber aufgibt. Es geht ja um die Überwindung von Klassenherrschaft in der Klasse. Das ist das eine. Das zweite, sozusagen, gleich zum Ende wahrscheinlich. Das andere schließt direkt darauf an. Das Zitat, was über den literarischen Einstieg bildet, der kürzlich vor einem Jahr verstorbene Peter Rimkopf. In einem Gedicht lautet es: Alles, was auf Erden erfunden wird, liegt irgendwo schon auf der Lauer. Das heißt, wir müssen gucken, was eigentlich da ist in der bestehenden Gesellschaft, gerade in Krisenprozessen, gerade wenn man die regulationstheoretische Krisenanalyse ernst nimmt oder die Weisung, die Pietz zumindest gibt. gegeben hat, wie man eine neue Regulationsweise in dem Krisenprozess finden kann. Bedeutet das sozusagen, man muss auf die Klassenkonstitutionsprozesse in der Krise gucken. Und den Mangel einer sozusagen Krisendiagnostik, die auf den Klassenbegriff verzichtet, konnten wir, glaube ich, vor 2 Jahren, 1,5 Jahren lebendig miterleben. Was war denn sozusagen nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers? Die sozusagen Reaktion, wie sozusagen der Pavlovsche Hund, der gerade der Linken war, sozusagen, das ist das finale Ende des Finanzkapitalismus, das ist das finale Ende des Neoliberalismus. Unisono. Was war ein Jahr später? Der Finanzkapitalismus ist stabiler, als wir gedacht haben, die neoliberale Regulation offensichtlich auch. Von David Harvey gibt es in seinem Berliner Vortrag auf einer Klassenkonferenz gab es den Satz sozusagen, in Krisenprozessen hatte man zwei entscheidende Fragen zu formulieren. Nämlich erstens, was muss getan werden? Objektiv, es gibt eine objektive Krisenursache. Um aus der Krise herauszukommen, kann man sozusagen objektiv ganz bestimmte politische Regulationen bestimmen, mit der man da rauskommt. Das und das muss getan werden, um sozusagen die Krise zu überwinden. What is to be done? Das Zitat weiter, and who the hell will do it? Er ist also die Kraft, gesellschaftliche Kraft, die diese Regulationsweise, die zur Überwindung der Krise notwendig ist, eigentlich politisch durchsetzt. Und diese zweite Frage wurde sozusagen in der ersten Kriseneuphorie der Linken, sozusagen finales Ende des Neoliberalismus, überhaupt nicht gestellt. In der Tat deutet ja nicht sehr viel darauf hin, dass sie sozusagen im Krisenprozess eine wie auch immer geartete reformistische, wenn nicht sogar revolutionäre Arbeiterbewegung rekonstruiert. Was wir bisher haben, sozusagen, sind Abwehrkämpfe. Die Losung des Abwehrkampfes heißt bei Opel, oder hieß bei Opel zumindest, alle Räder stehen still, wenn Angela nicht bürgen will. Das ist irgendwie nicht eine revolutionäre Lösung, sondern allenfalls sozusagen eine Losung, die auf eine Rekonstruktion oder einen Erhalt, zumindest erstmal nur ein Abwehrkampf, einen Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze. Ich habe noch 2 Minuten, sagt nur noch was eins, das sind keine Regulationstheoretiker. Aber die Frage sozusagen plötzlich so romantisch war auch sozusagen, guckt einfach, was am Kämpfen da ist. Und es passiert ja auch teilweise etwas. Also entscheidend ist mir sonst nicht die objektive Lage sozusagen, nee, andersrum. Kann man eine herrschaftskritische Perspektive auf Klassenformationen hat, dann bedeutet es immer, dass die subalternen Klassen gespalten sind. Und die Fähigkeit, dass die herrschenden Klassen zur herrschenden Klasse konstituieren, basiert gerade auf ihrer Fähigkeit, die subalternen Klassen zu spalten, Teile von ihnen zu inkorporieren und so weiter und so fort. Das heißt, die Tatsache einer Desorganisation der subalternen Klassen ist die Normalität des Kapitalismus. Es gibt ein wunderbares Buch, was leider, glaube ich, vergriffen ist, Aufstand der Armen. Und Piven und Cloud, was in den 70er Jahren erschienen. Die haben also gefragt sozusagen, wann erheben sich denn die subalternen Klassen eigentlich zu einer Revolte? Und haben festgestellt, so eindeutig ist es gar nicht zu beantworten, aber wir können nur eins sagen. In sozusagen massivsten Krisenprozessen des Kapitalismus werden tradierte Formen, wie man Interessenpolitik organisiert, in Frage gestellt. Und es entwickeln sich unkonventionelle Formen des Kampfes. In diesen unkonventionellen Formen des Kampfes konstituiert sich auch eine Klasse neu. Und das findet gegenwärtig zum Teil statt, zum Teil wird es aber auch sozusagen kanalisiert, das wäre die regulationstheoretische Perspektive darauf, dass die Klassenkämpfe in ganz bestimmten Bahnen kanalisiert werden. Aber es finden eben auch diese Rekonstruktionsprozesse von subaltern zur Klasse statt, wenn zum Beispiel migrantische Arbeiter auf dem Peloponnes, die verschiedene Sprachen sprechen, sich solidarisieren und einen gemeinsamen Kampf führen. Der ist nicht auf Dauer gestellt, aber es passiert. Klasse passiert mit Thompson. Klasse ist nicht ein Objekt, was man erforschen kann, sondern ein historischer Prozess. Das ist sozusagen die marxistische Tradition und das wäre auch die regulationstheoretische Perspektive auf Klasse. Danke, Bernd. Wenn es nicht dringende Verständnisfragen gibt, würde ich direkt weitergeben an Klaus. Ich sehe es. Keine dringenden Verständnisfragen, dann mache ich das jetzt auch. Morgen. Da ich noch eine Viertelstunde habe, verzichte ich auf alle Vorbemerkungen und knüpfe direkt an Bernd an. Ich habe lange Zeit mit regulationstheoretischen Kategorien gearbeitet. Ich nutze sie immer noch in mancherlei Hinsicht, glaube aber letztendlich, dass von der Regulationstheorie selbst kein Weg zu einer angemessenen Kapitalismusanalyse führt, die sozusagen das, was ist, adäquat auf den Punkt bringt, und glaube auch nicht, dass von der Regulationstheorie aus die Klassentheorie zu erklären ist. Das hängt meines Erachtens mit einer Grundschwäche der Regulationstheorie zusammen, die ja oft genug kritisiert worden ist. Letztendlich hat sie von der Analyse des fordistischen Kapitalismus gelebt und hat diesen fordistischen sozialen Kapitalismus sozusagen in einer Form der Kohärenz beschrieben, die immer schon eine Abstraktion war, letztendlich sicherlich empirisch geleitete. Und sie hat aber daraus sozusagen die Schwäche entwickelt, die viele andere Theorien mittlerer Reichweite auch haben, die darin mündete, dass man sowohl wissenschaftlich als auch politisch die neue Entwicklungsphase des Kapitalismus methodisch immer so gesucht hat wie den Fordismus. Also was ist sozusagen der neue Klassenkonflikt? Das habe ich auch lange Zeit gemacht, also ich kritisiere mich jetzt immer selber. Das Problem, auf das wir stoßen, wird jetzt gewissermaßen in der Krise, die ja lange nicht vorbei ist, offensichtlich, wenn man sich mal anschaut, die Debatten zum Beispiel über Gewerkschaften, Industrial Relations, von Hyman bis Colin Crouch, Regime und so weiter, dann kommt immer ein Grundgedanke raus, der lautet, Bernd hat ihn schon angesprochen, diese fordistische Ära mit einem relativen Kräftegleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit in den kapitalistischen Zentren war eine Ausnahmesituation, eine historische Ausnahmesituation, nicht die Normalität des Kapitalismus. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass man sozusagen mit dieser Art Fragestellung, was ist denn jetzt der neue Klassenkompromiss, vordringt in die Herrschafts- und Klassenbeziehungen des nachfordistischen, ich nenne ihn mal Finanzmarkt oder Finanzkapitalismus. Diese Überlegung war für mich Ausgangspunkt, mit einem Konzept zu arbeiten, das ich kapitalistische Landnahme genannt habe, in Analogie zu Burkhard Lutz, David Harvey, vielen anderen. Das erläutere ich jetzt nicht mehr, das hat keinen Sinn. Dann ist die Viertelstunde vorbei. Sondern ich mache einfach Folgendes, dass ich versuche, das Konzept ein bisschen zu entwickeln in fünf Punkten, ohne dass ich es jetzt in seinem theoretischen Gehalt vorstelle. Was passiert eigentlich? Das ist die Kernfrage, die der Bernd, oder was ist da? Das ist die Kernfrage, die der Bernd gestellt hat. Kapitalistische Landnahmen bedeuten immer Durchsetzung neuer Eigentumsverhältnisse. Das vollzieht sich auch im Kapitalismus. Neue Eigentumsverhältnisse, das ist sozusagen der Kern der Marx'schen Klassenanalyse eigentlich. Das ist keine Ungleichheitsanalyse, sondern der Grundgedanke ist ja immer, die Neustrukturierung der Eigentumsverhältnisse geht der Strukturierung von Ungleichheiten voraus. Das ist einer der originellen oder charakteristischen Punkte bei Marx. Ich würde sagen, mit dem Übergang vom fordistischen zum Finanzkapitalismus oder finanzgetriebenen Kapitalismus setzen sich mindestens in doppelter Weise neue Eigentumsverhältnisse durch. Erstens auf der Ebene der herrschenden Klasse mit dem Bedeutungsgewinn der Rente. Christoph Zeller, wir hatten vorgestern eine intensive Debatte mit ihm. Also die kapitalistischen Rentiers, die Ansprüche an den Profit entwickeln und die sozusagen den Profit zum umkämpften Terrain machen, mit Folgen für Neustrukturierung der herrschenden Klasse. Das müsste man jetzt länger ausdiskutieren. Faktisch entstehen aber Klassenbeziehungen, wo von Teilen der herrschenden Klassen oder bestimmten Klassenfraktionen Ansprüche an Akkumulation und Erzeugung von Profit gerichtet werden, die, wenn man es jetzt vereinfacht sagt, realwirtschaftlich letztendlich gar nicht zu generieren sind. Also die 25% Eigenkapitalrendite, die Akkumulationsziel der Deutschen Bank ist, die müssen in Profit erhöht werden, auch wenn es nur Eigenkapital ist. Ist die Forderung immer noch so hoch, dass wenn man das die Wertschöpfungskette entlang durchdekliniert, wo immer neue Ansprüche in jedem neuen Unternehmen entwickelt werden, dass das sozusagen ein Modus ist, der dazu zwingt, wenn das System aufrechterhalten werden soll, müssen beständig neue Eigentumstitel und Vermögenswerte in den Kapitalkreislauf eingespeist werden. Das erklärt Privatisierung, Deregulierung. Das erklärt auch das Brachlegen von Arbeitskraft, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusaugen. Es ist ein Modus kapitalistischer Landnahme, den der Havel als Enteignungskapitalismus beschrieben hat, und der basiert auf dieser Neustrukturierung auch der herrschenden Klasse. Also die Eigentümer, diejenigen, die über die Eigentumsrechte verfügen, setzen sich in neue Beziehungen zum Top-Management der großen Unternehmen. Und der Kampf um einen Anteil am Profit strukturiert sozusagen die Zusammensetzung der herrschenden Klasse im internationalen Raum. Das ist der erste Bruch. Der zweite Bruch, das ist eigentlich das, womit ich mich wissenschaftlich beschäftige, vollzieht sich innerhalb der Klasse der Subalternen. Das, was sich im nachfordistischen Kapitalismus durchsetzt, ist die Revitalisierung des Reservearmee-Mechanismus, aber nicht in der von also der bekannten Weise, wie es Marx sozusagen für die industrielle Revolution beschreibt. Da steckt ja aber immer noch der Gedanke dahinter, dass die Gesamtarbeiterklasse letztendlich prekär ist und die ausgegrenzten, arbeitslosen, prekarisierten Gruppen, die er sehr genau beschreibt in diesem Kapitel für die industrielle Reservearmee, dass die letztendlich eine flexible Masse sind, die immer wieder einrollieren in den aktiven Teil. Ich würde behaupten, dass vieles dafür spricht, dass der Kapitalismus in den entwickelten Zentren einen Entwicklungspunkt erreicht hat, wo sozusagen dieser Teil der ausgegrenzten und einrollierenden eben nicht mehr ohne weiteres integriert werden kann in die neue Produktionsphase, aber trotzdem in einem funktionalen Zusammenhang steht, als disziplinierende Größe, aber mit zunehmend eigenen Lebensformen, eigenen Konfliktformen, möglicherweise eigenen Sozialformen. Die Kategorie, die zwischen beiden Brüchen vermittelt, würde ich als sekundäre Ausbeutung bezeichnen. Also der Begriff ist hier schon aufgetaucht. Ich habe mir mal kurzzeitig eingebildet, als ich den Artikel für dieses Buch geschrieben habe, also diesen Sammelband, den Hans-Günter Thiem rausgegeben hat, auf den ich am Schluss nochmal eingehen werde. Ich hatte gedacht, dieser Verlegenheitsbegriff sekundäre Ausbeutung sei was Neues. Inzwischen habe ich schon gehört, wer alles damit gearbeitet hat. Von Wolfgang Fritz auch, ja, Eric Oliver hat auch was ähnliche Überlegungen angestellt. Also es ist eigentlich nichts Neues. Der Grundgedanke ist, wenn ich von sekundärer Ausbeutung spreche, nicht, dass es sich um weniger wichtigere, nachrangige Ausbeutungsformen im Sinne eines Nebenwiderspruchs handelt. Vielmehr kann es in der Regel ist es eine viel schrecklichere Form der Ausbeutung, und sie kann historisch auch kapitalistische Ausbeutung vorausgehen, also etwa Ausbeutung, die über patriarchale Herrschaft konstituiert wird, geht natürlich dem Kapitalismus voraus. Sie ist aber nicht formationsprägend für den Kapitalismus. Das ist die eigentliche Differenz. Es ist eine nicht, jedenfalls nicht vollständig kapitalistische Form, schon subsumierte, aber nicht strukturierte Form der Ausbeutung. Ich würde das in einer ganz knappen Formel so zusammenfassen: kapitalistische Ausbeutung ist geprägt durch einen Äquivalententausch. Es wird Gleiches getauscht. Und Ausbeutung kommt zustande durch die Besonderheit der wahre Arbeitskraft sozusagen über ihre Reproduktionsbedingungen hinaus anwendbar zu sein, und die Eigentümer können sich sozusagen das Überschussprodukt aneignen. Für sekundäre Ausbeutung gilt, dass das Prinzip des Äquivalententauschs außer Kraft gesetzt ist oder nur mit Einschränkungen gilt. Dass es also Formen außerökonomischer Gewalt, Disziplinierung, Unterdrückung gibt, etwa über das Ausnutzen patriarchaler Herrschaftsformen, die Nachrangigkeit von Reproduktionstätigkeit, den transitorischen Status bestimmter Migrantengruppen, die sozusagen in einem entwurzelten Status gehalten werden, der scheinbar auf das Herkunftsland gerichtet ist, also scheinbar temporär zu sein scheint, aber faktisch eine Entwurzelung bedeutet, die Überausbeutung ermöglicht und dazu führt, dass sie sozusagen eher in die B-Segmente des Arbeitsmarktes gehen und so weiter. Ich würde behaupten, zwischen dem ersten Bruch, also der neuen Eigentümerstruktur im finanzkapitalistischen Sektor und der Notwendigkeit, dauernd neue Vermögenswerte einzuspeisen, mit dem zweiten Bruch innerhalb der Klasse der Subalternen besteht ein Zusammenhang, weil die kapitalistischen Akteure immer die Option haben, diese überbordenden Renditeansprüche befriedigen zu wollen durch regressive Modernisierung, das heißt durch Intensivierung und Radikalisierung von Formen sekundärer Ausbeutung. Ich würde so weit gehen, dass das in den kapitalistischen Metropolen tatsächlich zu einem Bruch führt und auch zu einer Neustrukturierung des sozialen Konflikts. Der soziale Konflikt im fordistischen Kapitalismus, also weil der Klassenkonflikt war, zeichnete sich ja durch das Paradoxon aus, dass durch die Institutionalisierung von Arbeitermacht, ich sage es jetzt mal sehr grob, faktisch die Erfahrbarkeit des Klassengegensatzes in der Alltagswelt der Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter eher verblasst ist. Das ist das, was Beck, Habermas, andere aus unterschiedlicher Perspektive fünf Minuten, glaube ich noch, das ist viel, gewissermaßen thematisieren. Jetzt passiert sozusagen das Umgekehrte. Die kapitalistische Landnahme setzt gewissermaßen an den Dekommodifizierungspolitiken und der institutionalisierten Arbeitermacht an, schwächt diese. Die Institutionen wie Tarifverträge, Mitbestimmung und so weiter, es existiert alles fort, aber sie werden von innen ausgehöhlt, weil sie nur noch für eingeschränkte soziale Gruppen überhaupt gelten. Mit dem Effekt, dass wir auf der einen Seite nach wie vor Bereiche in der Gesellschaft haben, wo scheinbar die alte fordistische Realität gilt, Tarifverträge, Mitbestimmung, gewerkschaftliche Organisierung, wenn auch schwächer werdend, Aushandlungsformen, die auf Kompromissen beruhen und so weiter und so weiter. Dass aber gleichzeitig diese Sektoren sich auch in den kapitalistischen Zentren ausbreiten und in den sich entwickelten Ländern haben wir quasi eine Umkehrung, da sind sie ganz klein und die nicht regulierten oder anders regulierten Zonen, so muss man das sagen, sind sozusagen das Meer, in dem diese regulierten, geschützten Inseln schwimmen. Die Metropolenentwicklung geht in diese Richtung, auch wenn sie noch längst nicht erreicht hat. Die Semiperipherie kann man nicht mehr sagen. Die sich entwickelnden Länder, insbesondere die BRICS-Staaten, wo die neue Dynamik spielt, geht umgekehrt. Also es besteht die Tendenz, dass die regulierten Zonen sich langsam ausbreiten, aber sie schwimmen immer noch in einem großen Meer von prekärer Beschäftigung, sozialer Ausgrenzung, informeller Arbeit und so weiter. Kapitalistische Entwicklung und Klassenbildung würde ich sozusagen innerhalb dieser Innen-Außen-Dialektik von primärer und sekundärer Ausbeutung verorten. Und ich würde behaupten, dass diese Ungleichzeitigkeit der Produktionslebensweisen und Ausbeutungsformen auch die Klassenstruktur konstituiert. Es gibt nicht Arbeiterklasse in reiner Form. Auch im Fordismus ist die sozusagen über einen bestimmten Zeitraum noch angebunden gewesen an den traditionellen Sektor, die Scholle, die Möglichkeit, in den Garten und so weiter zu verschwinden. Kann ich jetzt nicht ausführen, es hat auch die Lebensweise zum Teil noch geprägt. Jetzt haben wir sozusagen unter anderen Vorzeichen eine solche Innen-Außen-Dialektik, die vor allen Dingen auf Einschluss im Sinne von Verteidigung von Sozialkapital und Ausschluss im Sinne von Verlust dieses Sozialkapitals, Überausbeutung, Disziplinierung, starker außerökonomischer Zwänge. Was kann man mit diesem Konzept erklären? Das ist mein letzter Punkt. Und dann mache ich nur noch eine Schlussbemerkung zu dem, was man in meinen Augen eigentlich tun müsste. Was kann man erklären? Zum Beispiel kann man die aktuellen sozialen Auseinandersetzungen erklären, die Art und Weise, wie Beschäftigte, Gewerkschaften prekär auf die Krise reagieren und wie sie damit umgehen. Das, was wir finden, ist in der Krise eine im relativ geschützten Bereich eine Überidentifikation mit Unternehmen, Betrieb und einer Verteidigung dessen, was sozusagen die Basis der sicheren Perspektive ist. Also da, wo also Industriesoziologie den Kern des Klassengegensatzes und der Herrschaft über die lebendige Arbeit vermutet wird, haben wir jetzt, wir sind Google, wir können auch sagen, wir sind Carl Zeiss, wir sind Porsche und so weiter. Das können wir jetzt, ich könnte es mit empirischen Daten untersetzen, ja? Also diese ganz starke Identifikation mit Unternehmen und oft wird das sozusagen als ideologische Vernebelung des Bewusstseins bedeutet. Ich würde behaupten, es ist eine völlig rationale Strategie von Klassenfraktionen, die etwas verteidigen, was der Gegenbegriff zur sekundären Ausbeutung ist, nämlich die Abmilderung kapitalistischer Ausbeutung durch die Akkumulation von Sozialeigentum, also kollektivem Eigentum zur Sicherung der kollektiven und individuellen Existenz. Das erklärt eigentlich, warum die so agieren, wie sie agieren. Es ist eine völlig rationale Form. Sie führt aber dazu, dass ungewollt und aus einer subalternen Position gewissermaßen die Gruppen, die unter dem Regime der sekundären oder verschiedener Formen sekundärer Ausbeutung liegen, dass Beschäftigungsrisiken, Lohnrisiken und so weiter zunehmend auf diese Gruppen abgewälzt werden und eine Realität außerhalb der relativ geschützten Arbeiterklasse entsteht. Das wäre so ganz grob das Gedankenmodell, mit dem ich operiere. bedeutet auch, dass der soziale Konflikt aufsplittert. Also das, man kann das ja wohl als Klassenstrategie deuten, was da passiert in den Betrieben und Unternehmen. Aber jenseits davon gibt es Klassenkämpfe, die haben damit gar nichts zu tun. Die gehen über Labor Unrest, über nicht normierte Konflikte. Das sind eher gewaltsame Riots, die aus einer Mischung von Resignation und Revolte entspringen. Ich muss nur das Stichwort China sagen, dann wird, glaube ich, die Assoziationskette einsetzen. Letzte Bemerkung in der letzten Minute. Was sollte man eigentlich tun? Also ich finde das ganz klasse, dass diese Konferenz stattfindet, sage ich jetzt mal. Ja. Weil es natürlich unheimlich lange gedauert hat, dass der Klassenbegriff überhaupt wieder eine Rolle spielt als analytische Kategorie. Und deshalb sind wir ein bisschen in der Situation, dass wir zum Teil wieder da anfangen müssen, wo die ersten beiden Aufsätze dieses Buchs ansetzen. Also das ist der Aufsatz der Punkte von Lockwood, nicht zu den Schwächen der marxischen Klassentheorie, und ein Aufsatz von Uwe Becker, die im Grunde entwickeln, es fehlt an der politischen Soziologie, der Klassenbeziehung, des Klassenhandelns, der Klassenakteure. Es fehlt an dem und es fehlt an jedem, was ich jetzt nicht mehr ausführen kann. Im Grunde sind wir wieder an diesem Punkt. Nur in neuen Verhältnissen und haben gegenwärtig auf unserer Seite das Umschlagen des Schweinezyklus. Individualisierung kann kein Mensch mehr hören. Nichts langweilt alle, weil erstens ist die Realität ein bisschen anders und zweitens ist es jetzt auch ausgetreten. Also der Schweinezyklus ist auf unserer Seite und die Reckwitze dieser Welt entdecken jetzt auch wieder die Klassentheorie. Das ist eine Chance, aber nur wenn wir daran arbeiten und versuchen, das, was sozusagen im Unwissen existiert, tatsächlich analytisch zu füllen. Und davon bin ich jetzt noch weit entfernt. Hoffe aber, dass ihr da so richtig intensiv Klassenanalyse in den nächsten Jahren betreibt und diesen Stand dann schon in 2 Jahren für einen historischen erklärt. Danke. Vielen Dank, Klaus. Auch hier nochmal die Frage, ob dringende Verständnisfragen bestehen. Das ist vorher auch nicht der Fall. Dann ist jetzt Alexandra dran. Okay, also meine Aufgabe ist jetzt, im Unterschied zu den beiden theoretischen Ausführungen, von dem her zu kommen, was es in der Sozialstrukturanalyse aktuell als Klassenanalyse gibt, und zu fragen, kann man damit aus neomarxistischer Sicht überhaupt was anfangen? Und wenn ja, also entweder wie geht eine Kritik und welche eigenen Analysen könnte man daran anschließen? Ich wollte in 3 Schritten vorgehen. Erstmal mit dem Klassenschema von Goldthorpe und Wright einsteigen, weil das die gängigen in der Sozialstrukturanalyse sind, und dem gegenüberstellen, was man eigentlich mit Wright vielleicht analysieren könnte, was Goldthorpe nicht fasst. Dann zu einer Kritik der zentralen Befunde dessen, was, also weil die aktuelle Sozialstrukturanalyse durchaus auch Klassenanalyse betreibt, kurz ein paar Punkte kritisieren und dann sagen, was ich meine, was man eigentlich, glaube ich, also es kam mir dann erstaunlich einfach vor, vielleicht liege ich auch falsch, mit einfachen Mitteln mit den Daten machen kann, um so ein paar Befunde zu finden, die ansonsten, also die eher halt in Richtung Marx gehen. Okay, also dieses Goldthorpe'sche Klassenschema ist nicht nur in der deutschen, sondern mittlerweile in der internationalen Ungleichheitsforschung der Standard, um sich anzuschauen, wie hat sich die Klassenstruktur der Gesellschaft entwickelt. Man konzentriert sich auf Erwerbsklassen, das ist natürlich schon mal der erste Gegensatz zu Marx, dass Goldthorpe sagt, ja, Eigentum an Produktionsmitteln oder nicht, das ist geschenkt, das wissen wir, das ist die grundlegende Asymmetrie. Was uns interessiert, ist eigentlich die Heterogenität der abhängig Beschäftigten. Dazu hat Klaus ja schon gesagt, aktuell mit der Entwicklung des Finanzmarktkapitalismus kann man den Punkt genau kritisieren, weil es keine homogene herrschende Klasse ist und weil es überhaupt nicht mehr eindeutig ist, wie die Produktionsmittel und die Eigentumsverhältnisse verteilt sind. Bei Wright ist es da, also und Goldthorpe bezieht sich dann auf durchaus 2 relevante Aspekte, nämlich einmal schon die Nähe zum Kapital, wenn er Wirtschaftseliten als Klasse untersucht, also die, die Managementfunktionen haben, die, die Personalführung haben, also die, die in Betrieben Kontrollfunktionen ausüben, und wenn er Expertenwissen als Dimension benutzt, um seine Klassifikation zu entwickeln. Und auf der Basis werden dann zahlreiche Untersuchungen gemacht, darauf komme ich gleich zurück. Bei Wright ist es dagegen so, dass er einerseits ähnlich Expertenwissen und Kontrollmacht in Betrieben einbezieht, aber eben auch die Stellung zu den Produktionsmitteln. Und aus diesen 3 Dimensionen dann versucht, ein Klassenschema zu entwickeln. Das ist in Deutschland überhaupt nicht prominent. Ich habe aber herausgefunden, dass man mit den wenn man nur noch ganz kurz, wenn man die beiden vergleicht, dann würde ich sagen, wird das Gurtzhaubsche Klassenschema zurzeit benutzt, um zu sagen, wie Erwerbsklassen untereinander Privilegien sichern. Also im besten Fall, weil noch ein Punkt vorher, im Moment ist es in der Mainstream-Sozialstrukturanalyse so, dass man Strukturen aus einer Lebenslaufperspektive erklärt. Also man sagt, es gibt Phasen im Lebenslauf, die strukturierend auf die weiteren Chancen wirken. Und damit ist man halt komplett weg von Antagonismen, damit ist man auch komplett weg davon, wie die Einzelnen eigentlich zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung stehen. In dem Sinne wird es auch ein Fortschritt, weil er die Erwerbsklassen eben durchaus in, so von der Art ihres Beschäftigungsverhältnisses her klassifiziert. Gleichzeitig das Interesse aber eben anknüpfend an Weber, wie sichern sich jetzt die abhängigen Klassen Privilegien gegeneinander. Und da wäre eine Forderung halt, dass man, wenn man mit Wright überhaupt die Stellung der Erwerbsklassen zu den Besitzklassen reinbringt, man eben gerade ins Verhältnis setzt, wie verhält sich diese Privilegiensicherung innerhalb der abhängig Beschäftigten zum Ausbeutungsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Und was aktuell dann unter anderem mit diesem Gurtzhaubschen Klassenschema gemacht wird, ist, dass man zeigt, welche Chancen Leute aus diesen Berufsklassen auf Einkommen zum Beispiel haben. Und dann findet man eine zunehmende Polarisierung, man findet auch eine Prekarisierung der Mittelschichten, in dem Sinne, dass sie ein größeres Risiko als früher haben, abzusteigen. Und wenn man jetzt fragt, wie beurteilt man diese Befunde, dann würde ich sagen, die Schlussfolgerung, und da kommt auch wieder das Normative rein, die halt die Mobilitätsforschung zieht, die sich immer fragt, wie meritokratisch ist unsere Gesellschaft noch, hatten wir ja gestern schon, es wird von einer Rückkehr nicht der Klassenanalyse, sondern der Klassengesellschaft gesprochen, weil irgendwie immer im Raum steht, Bildungsinvestitionen lassen sich nicht mehr als Humankapitalinvestitionen interpretieren, die sich irgendwann rechnen werden im Karriereverlauf, sondern es ist irgendwie klar, man hat als abhängig Beschäftigter weniger in der Hand als früher. Und in der Mobilitätsforschung wird dann immer verglichen, von den individuellen Ressourcen her kommt, wer landet wo und wie wirkt zum Beispiel flexible Beschäftigung, also dass man befristet ist, dass man Leiharbeiter ist, auf diese weiteren Chancen. Und dann wird aber immer dabei stehen geblieben zu sagen, wir haben es tatsächlich mit einer Heterogenisierung der Erwerbsverläufe zu tun, also eher deskriptiv und tatsächlich mit steigender Prekarität. Das meint aber nur, dass man zum Beispiel sagt, Akademiker haben also im Einstieg ins Erwerbsleben eine längere Phase, bis sie stabil integriert sind. Und da würde ich halt sagen, ist ein grundlegender Fortschritt schon das, mit dem, was die Arbeitsmarktforschung zur Flexibilisierung herausgefunden hat, überhaupt wieder zusammenzudenken. Also quasi die Arbeitsmarktsoziologie in die Ungleichheitsforschung zu reintegrieren. Weil in der Ungleichheitsforschung, und das ist schon ein interessierter Standpunkt, wenn man darauf hinaus will, dass sich letztlich nicht so viel geändert hat, einfach Flexibilisierung als gegeben genommen wird. Und gerade nicht der Rückbezug darauf genommen wird, wo sie ihren Ursprung hat. Also warum flexibilisieren Betriebe eigentlich? Und der zweite Punkt, den Stefan gestern auch angesprochen hat, als er die Mittelklassen besprochen hat, man findet in dieser aktuellen Klassenanalyse keinen Bezug zu staatlicher Regulierung. Also man, was er halt Versorgungsklassen genannt hat, man findet eigentlich gar nicht, wie sich einerseits die Stellung in der Erwerbssphäre und andererseits zu staatlichen Transfers überhaupt zueinander verhalten. Und eine Ausnahme ist das Haushaltseinkommen, also weil sich da die Sozialstrukturanalyse für Armutsrisiken interessiert und da halt schaut, was haben Haushalte zur Verfügung. Wenn man jetzt die Daten insgesamt nimmt, würde ich sagen, ist halt natürlich ein grundlegendes Problem, man hat eigentlich nur Individualdaten, also man schaut sich die Individuen an, dann kann man anschauen, welche Ressourcen haben sie und wo landen sie dann in irgendeiner Einkommensverteilung oder auch was ihre Abstiegs- und Aufstiegsrisiken anbelangt. Man muss aber den Rückbezug zur Entwicklung der Produktionsverhältnisse, zu dem, was hat sich dort geändert, in den Anforderungen, die die Betriebe an die Beschäftigten stellen, eigentlich immer selber konstruieren. Und da habe ich überlegt, okay, was kann man jetzt eigentlich machen, um ja sowas wie die Klassendynamik einzufangen. Und da habe ich gedacht, ich habe so einen Artikel von Louis Chauvel, der das in Frankreich gemacht hat, gefunden. Der hat überhaupt erstmal mit Gurtzhaub langfristig untersucht, wie sich die Klassen entwickelt haben. Also und schlicht so eine Analyse, die gibt es halt für Deutschland gar nicht, dass man einfach mal sieht, auch wie sich die Erwerbsklassen und dann mit weit individuelle Outcomes. Da gibt es aber haufenweise Studien und auch Daten, die das für einzelne Vertragsformen, für Zeitregimes, für Tätigkeitsanforderungen machen. Und dabei ist auch durchaus von den Daten her möglich, das mal zusammen zu untersuchen, um überhaupt ein Bild davon zu bekommen, wie sich auch die Arbeitsverhältnisse der Stabilen geändert haben. Also ne, dieses, dass die Einkommen zwar gleich geblieben sind, auch die Stabilität, aber schlicht die Arbeitsintensität zugenommen hat. Oder halt, also ne, man hat dann Angaben für unbezahlte Überstunden, und da findet man zum Beispiel, dass Personen in Teilzeit, obwohl das wäre dann vielleicht eher sekundäre Ausbeutung, muss Klaus sagen, dass die genauso viele Überstunden leisten wie Personen in Vollzeit, wo man halt beides hat. Man hat ein geringeres Einkommen und in Ostdeutschland ist es auch klar nachweisbar, dass viele nicht deswegen in Teilzeit arbeiten, weil sie das wollen als Zuverdienst, sondern weil es Vollzeitstellen nicht gibt und zusätzlich einfach mehr Arbeit, die unbezahlt ist. Und ein dritter Punkt wäre, das fand ich bei Chauvel sehr gut, dass er sagt, man kann sich auch mal anschauen oder man kann versuchen, die Arbeitsteilung anhand der Sozialstrukturdaten zu rekonstruieren, indem man sich nämlich anschaut, wer was konsumiert. Und dann hätte man zumindest schon mal so in Webers Sinne tatsächlich aufeinander bezogen, wie eigentlich die Erwerbsklassen zueinander stehen. Also wenn man sieht, wer Dienstleistungen konsumiert, wer... Also er hat es dann halt genannt, irgendwie der Kadre, der konsumiert den Beschäftigten, der das Brot konsumiert. Also dass man einfach nochmal sieht, wie das Verhältnis zueinander ist. Da kann man mit den meisten Füllern dann, glaube ich, schon was zeigen. Und überhaupt generell, wie sich der Konsum der Erwerbsklassen entwickelt hat. Also da habe ich gedacht, zum Beispiel das mit der Privatverschuldung, was Crouch halt privatisierten Keynesianismus genannt hat, das kann man ja auch im Ländervergleich, also da kann man sehen, was sich in Deutschland geändert hat. Eigentlich der Lebensstandard tatsächlich über Kreditfinanzierung, über private Kredits aufrechterhalten wird, Kredite. Und der letzte Punkt wäre dann halt, wenn man in Stefans Richtung sich fragt, wie verhalten sich oder welche Rolle spielen staatliche Transfers, da kann man eigentlich auch sehr einfach Erwerbseinkommen und Haushaltseinkommen ins Verhältnis setzen und sich einfach mal anschauen, wie haben sich die Erwerbseinkommen entwickelt und da erstmal schauen, ist